Da vorne steht eine Ampel und schnell sie leuchtet rot. Alle Leute warten, doch wir, doch wir, doch wir, doch wir sind schon längst fort. Da vorne steht eine Ampel, halt an, sie leuchtet grün. Alle Leute laufen und ich, die Ampel und schnell sie leuchtet rot.